Ima Herta, der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition. Guten Tag und herzlich willkommen zum Ima Herta Podcast in der WM-Edition. Mein Name ist Uwe Bremer. Frankreich gegen Kroatien, die Ansetzung des WM-Finales steht und habe mir deshalb Kompetenz an meine Seite geholt. Hallo an die Kollegen Jörn Lange und Yannick Höppner. Jörn Langewitsch bitte und Yannick Öppner. Höppnoff. Wer von euch hat denn jetzt im Halbfinale von England gegen Kroatien genau auf den Sieg der Kroaten gesetzt? Da kann ich tatsächlich mal sagen, dass ich ausnahmsweise den richtigen Riecher hatte. Ich hatte auf die Kroatien gesetzt, habe auch mit dem Kollegen Jörn Mein vorher lange drüber diskutiert. Habt ihr im Café King euch verabredet? Nee, diesmal ohne Wetteinsatz. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht beim ersten Halbfinale. Belgien gegen die Franzosen, da hatte ich auf die Belgier gesetzt und musste dann nach verlorener Wette nur spärlich bekleidet durch die Kreuzberger Diefenbachstraße joggen. Also jetzt ernsthaft? Eine Lose-Lose-Situation für alle Beteiligten. Aber das habe ich gar nicht auf Twitter gesehen oder Instagram oder so. Ja, Gott sei Dank habe ich jetzt auch schon 3 Kreuze gemacht, dass das nicht viral gegangen ist. Nee, in diesem Fall war ich mir sicher, die Kroaten, die packen's und ja, du kennst die alte Weisheit, auch ein blindes Huhn und so weiter. Also da muss ich dem Kollegen Lange ja mal Respekt zollen. Für den Tipp, nicht für die verlorene Wette, da gilt mein Mitgefühl eher den Passanten, die dieses Elend ertragen mussten. Aber der Tipp war im Nachhinein wirklich sehr gut. Ich hatte tatsächlich auch 2-1 getippt nach Verlängerung. Allerdings für die Engländer, nicht die Kroaten. Ja, aber die haben sich ja statt 3 Löwen dann doch eher als 11 handsame Katzen erwiesen in der Verlängerung. Von daher, glaube ich, hat Kroatien auch ganz verdient dieses Halbfinale gewonnen. Trotzdem, zum dritten Mal in den K.O.-Spielen ist Kroatien zum dritten Mal in Rückstand geraten, zum dritten Mal in die Verlängerung gegangen und sie sind zum dritten Mal weitergekommen. Ist das jetzt vorrangig mit der Gunst der Ansetzung zu erklären? Ich sag mal, ohne jetzt Dänemark und Russland zu nahe treten zu wollen, wenn wir die mal eher in der Mittelklasse einordnen. Ja, das ist vielleicht ein Stück weit auch Glaubensfrage, ne? Also auf dem Papier sieht der Weg ins Halbfinale tatsächlich relativ leicht aus. In der Realität haben sich diese vermeintlich schlagbaren Gegner ja aber als äußerst widerspenstig gezeigt. Also ich erinnere an den Sieg der Russen gegen die Spanier. Das hätte auch niemand für möglich gehalten. Also insofern finde ich, sollte man das jetzt nicht so kleinreden. Und spätestens, wenn du das dritte Mal in die Verlängerung gehen musst und dich da durchsetzt, dann spricht das doch für die eigene Mentalität. Ja, es war natürlich schon so, dass die 2 Turnierbäume sehr unterschiedlich waren. Da fiel die Qualität auch etwas ab in der Hälfte mit England und Kroatien. Ich muss sagen, ich sehe darin auch durchaus was Schönes, weil wann hatten Underdogs mal die Chance, wirklich so weit zu kommen wie jetzt Kroatien? Dieses Land hat etwas mehr als 4 Millionen Einwohner, verhältnismäßig ähnlich zu Berlin. Und ja, die stehen jetzt im WM-Finale. Also hab gelesen, ist das zweitkleinste Land, was jemals ein WM-Finale erreicht hat. Ja, korrekt. Und die haben sich ja auch erkämpft. Also es ist ja nicht unverdient, wenn du in den Verlängerungen und Elfmeterschießen dich jedes Mal durchsetzt, dann kann man nicht davon sprechen, dass es unverdient wäre. Zu diesem Thema haben wir auch den Querpass des Tages, weil die Kroaten was zu feiern hatten. Großkick des Tages. Genau, Niko Kovac, neuer Trainer des FC Bayern und Kroate bekanntermaßen, hat sich am heutigen Donnerstag abgemeldet vom Training. Er habe leichte Magenprobleme, hieß es in der Erklärung des FC Bayern. In den sozialen Netzwerken ging dann natürlich ein großes Geraune los und ja, es ging so in die Richtung, ach, der Niko feiert krank. Robert hat stattdessen das Training geleitet, sein Bruder, und das deckt sich eigentlich mit dem, was wir hier aus Berliner Zeiten über die beiden gehört haben. Ich erinnere mich, vor 2 Jahren zum Pokalfinale war ich mal auf Spurensuche im Wedding. Da haben mir ehemalige Teamgefährten von Rapide Wedding aus der Jugend erzählt. Der Robert, der war schon immer derjenige, der so ein bisschen mehr Bruder Leichtfuß war, der öfter mal feiern gegangen ist und der anscheinend ein bisschen mehr verträgt. Kommen wir nochmal zum ersten Halbfinale. Die L'Equipe hat nach dem 1:0 von Frankreich gegen Belgien getitelt mit dem Kopf in den Wolken. Wie sehr hat der französische Sieg dich ins Träumen gebracht, Jan? Ja, eigentlich gar nicht, ne? Das ist schon ein sehr nüchterner, ergebnisorientierter Fußball. Unser Autor in Russland, Flori Haupt, hat vom Rationalismus der Franzosen geschrieben, der in der Tat sehr an die Mannschaft von 1998 erinnert. Da waren auch diverse Edelkicker in den französischen Reihen, Zidane, Henri etc. Und auch die haben da kein Feuerwerk abgebrannt, sondern ja, haben einfach effizient agiert. Und das hat am Ende zum Titel gereicht. Und so wie es aussieht, erleben wir da jetzt so eine Wiederholung. Ich träume ja hin und wieder davon, so schnell wie Kylian Mbappé zu sein. Aber die Spielweise der Franzosen selber, ja, schön war es nicht, aber es war erfolgreich. Und ich glaube, der Erfolg legitimiert am Ende jede Spielweise. Und ja, wozu es 98 dann geführt hat, hat man ja gesehen. Ein Tor war Umtiti. Nach einer scharfen Ecke per Kopf ist das das neue Gold im Fußball. Standard-Tore, wenn ich es jetzt richtig aufgeschrieben habe, in 62 WM-Spielen sind 65 Standard-Tore gefallen. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Also deutlich mehr, als wir es in der Vergangenheit erlebt haben. Fragt man sich jetzt, werden die Standards einfach schlecht verteidigt oder haben die jeweils angreifenden Mannschaften einfach viel bessere Varianten entwickelt? Also so großartige Freistoßtricks oder sowas habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass so dermaßen viele... Bei den Engländern ist aufgefallen, wie die sich bei den Ecken aufstellen, ja. Was für Verwirrung sorgt, wer läuft jetzt eigentlich wohin? Und die kamen ja dann relativ oft auch gefährlich zum Kopfballabschluss. Das stimmt, das war auffällig. Ansonsten, dass besonders viele Freistöße direkt verwandelt worden wären, das war jetzt auch nicht der Fall. Klar, gab es, aber nicht übermäßig. Naja, und eine Überlegung habe ich gelesen, das fand ich nicht uninteressant, nämlich, dass vielleicht der Videoassistent auch ein bisschen damit zu tun hat. Weil? Weil die Spieler wissen, dass so Gedränge und Geschubse und Gezerre im Strafraum womöglich eher geahndet wird und man deswegen ein bisschen zurückhaltender verteidigt und unter Umständen kann das ja in den entscheidenden Szenen schon den Unterschied machen. Das finde ich eine interessante Theorie, da habe ich selber noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, finde ich spannend. Wird man vielleicht auch in der Bundesliga dann mal drauf achten, ist ja sowieso darauf zu achten, wie sich der Videobeweis vielleicht durch die WM auch hier in Deutschland dann verändert. Aber zurück zum Thema Standardtore, also ich kann mich sehr wohl an sehr schöne Freistoßtore erinnern bei dieser WM. Und es ist ja auch ein legitimes Mittel. Standards waren per se schon immer gefährlich und das werden sie auch immer sein. Und dass sich gerade spielschwächere Mannschaften darauf begrenzen, ist ja auch okay. Wie gesagt, wenn es zum Erfolg führt. Also die Engländer haben, glaube ich, von ihren 12 WM-Toren 9 über Standards erzielt. Also waren ein paar Elfmeter gegen Panama dabei. Aber bitteschön. Was kann Hertha jetzt davon lernen, Uwe? Ich würde den Bogen noch mal ein klein bisschen größer schlagen. In der Bundesliga ist in der vergangenen Saison regelmäßig über unattraktive Spiele geklagt worden. Janik, hat die WM in Russland jetzt eine Trendwende gebracht? Kommt darauf an, auf welches Team du schaust. Also wenn man Belgien, England, Brasilien oder auch Kroatien, die würde ich jetzt mal dazu zählen, sieht, dann würde man sich schon wünschen, dass Hertha in der nächsten Spielzeit so auftritt wie die. Da hätte ich jedenfalls nichts gegen. Wobei ist ja wahrscheinlich immer auch pro Mannschaft mit 2, 3 oder 4 Unterschiedsspielern zu erklären ist. Gut, von der Qualität ist das natürlich eine andere Liga. Aber ansonsten war das schon dünn von der Spielweise her. Wo man vielleicht eine Trendwende erkennen könnte, ist der Ballbesitz-Fußball. Und das finde ich gar nicht so schlimm, weil das ständige Ball hin und her Geschiebe von den sehr dominanten Mannschaften wie Bayern in der Bundesliga, wenn das ein bisschen weniger würde und wir mehr Angriffsfußball sehen und mehr von Tor zu Tor, wie es jetzt zum Beispiel bei England, Kroatien ja lange Zeit der Fall war, fände ich das attraktiv. Ja, ich glaube, also besonders inspirierend wird dieses Turnier jetzt nicht auf die Liga wirken. Also wenn wir uns jetzt über die Mannschaften unterhalten, die, ich sag mal, in Herthas Preissegment unterwegs sind, die eben nicht so die herausragenden Einzelgranaten haben, die allen Gegenspielern davonrennen, dann fühlt man sich, glaube ich, jetzt eher bestätigt in der Sichtweise, dass Ballbesitz immer auch ein gewisses Risiko birgt und man konzentriert sich eher aufs stabile Verteidigen und dann Nadelstiche durch Konter. Also ja, und was du ja auch wenig gesehen hast, bis gar nicht gesehen hast, ist hohes Angriffspressing, also den Gegner schon, wenn der Torwart den Ball hat, unter Druck setzen, weil wenn du das so weit nach vorne schiebst, du in deinem Rücken relativ große Räume hast und fast alle Mannschaften haben 1 oder 2 sehr schnelle Spieler gehabt und dieses Risiko ist eigentlich kaum jemand eingegangen. Also ich würde es mir zwar anders wünschen, aber ich befürchte, dass Paul Dardai und Co. Sich jetzt eher in ihrer der sicherheitsorientierten Spielweise und Philosophie bestätigt fühlen. Wobei du ja in deinem Artikel auch geschrieben hast, dass Hertha durchaus vorhat, attraktiveren Fußball zu spielen. Und man sieht ja auch an den Transfers, dass sie schon Wert darauf legen, jetzt schnelle Spieler mit Potenzial zu verpflichten. Ja, also das ist ja was angestrebt ist. Also Hertha hatte ja ein bisschen das Problem, dass sie wenig überraschend gespielt haben und dass es irgendwie relativ häufig statisch war. Und Geschwindigkeit bzw. technische Möglichkeiten helfen natürlich immer da, relativ schnell zum Abschluss zu kommen, klar. Nochmal kurz auf die WM geschaut. Von 64 WM-Spielen sind 62 gespielt. Jörn, dein spektakulärstes WM-Spiel. Ich würde sagen, jedes mit dem Senegal. Das war mein afrikanischer Hoffnungsträger. Ich finde, die waren taktisch passabel und haben immer mit ordentlich Esprit gespielt. Hat mir Freude bereitet. Bei mir aufsteigend. Das 3-3 zwischen Spanien und Portugal fand ich spektakulär. Das 4-3 von Frankreich gegen Argentinien hat Spaß gemacht zu gucken. Und von der ersten bis zur letzten Minute genossen habe ich das 2-1 von Belgien gegen Brasilien. Ja, bleibt für mich ja eigentlich nur noch die Partie Marokko gegen Iran. Weil? 0-1. Na, weil ihr jetzt alle interessanten Spiele schon fast genannt habt. Aber da fällt mir ein, wir hatten ja zwei hochspektakuläre Elfmeterschießen, dann doch Spanien gegen Russland. Das fand ich sehr spannend und ich finde es auch immer schön zu sehen, wenn dann so ein kleines Fußballland eben total aus dem Häuschen ist, wie jetzt Kroatien zum Beispiel auch. In dem Fall war es Russland. Ja, und Kolumbien gegen England, ja, ein sehr, sehr ruppiges, wenn nicht das am härtesten geführte Spiel dieses Turniers. Stimmt. Gucken wir aufs Finale. Frankreich gegen Kroatien. Jan, was erwartest du da? Ja, ich glaube, ich heb mich da nicht von der großen Masse ab. Es spricht im Grunde alles für die Franzosen. Die haben einfach deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen und vor allen Dingen mussten sie jetzt nicht dreimal über 120 Minuten gehen. Sie haben taktische Disziplin bewiesen und auch Cleverness. Also ich glaube, alles andere als ein klarer Sieg der Franzosen wäre eine Überraschung. Wobei ich sagen muss, mir haben die Kroaten sehr imponiert und ich würde mir wünschen, dass sie nochmal die Energie finden, um den Franzosen einen ganz großen Fight zu liefern. Wobei man bei den Kroaten ja schon in den letzten beiden Partien gedacht hat, dass die platt sind nach Elfmeterschießen und Verlängerung. Und ja, Oli Kahn hat es gesagt nach dem Halbfinale, so eine Finalteilnahme, die setzt dann nochmal Kräfte frei. Also ich wäre mir dann nicht so sicher, ich sehe Frankreich auch deutlich im Vorteil, aber dass Kroatien aufgrund der Müdigkeit verliert, das glaube ich nicht. Ich habe heute gelesen, dass der kroatische Trainer sich gerechtfertigt hat, er wollte viel früher wechseln. Ist ja aufgefallen, dass er, glaube ich, bis zur Verlängerung fast gar nicht gewechselt hatte. Und sagte aber, jeden Spieler, den er gefragt hat, hätte ihm bedeutet, nee, das geht schon noch. Lass mal, ich möchte auf dem Feld bleiben. Und sagte, dann kann ich ja meinen Spielern nicht erklären, dass sie eigentlich so platt sind, dass sie raus müssten. Und deshalb hat er dann, obwohl sie schon zwei Verlängerungen in den Beinen hatten, erst angefangen, nach der 90. Minute durchzutauschen. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt am Sonntag aussieht. Jörn und Yannick, euch vielen Dank. Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und die letzte Ausgabe des Immer härter Podcasts in der WM-Edition, das Finale Furioso, hört ihr in der Nacht nach dem Finale. Ich wünsche allen ein beschwingtes Wochenende. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition.